mujeres cambiamos el mundo. Wir Frauen verändern die Welt. Move on. Noi femeile schimbăm lumea. Move on. Mi gene mieniamo svet. Move on. I nuati i mashi nunki yapahiahi. Nós, mulheres, mudamos o mundo. ما زنان جهان را تغییر می دهیم. موان. بورا بحین هنگ کمیسی. 8. مرز. Sondersendetag bei allen freien Radios. Auch hier bei Coloradio Dresden. Von 18 bis 23 Uhr auf UKW 98,4 und 99,3 MHz sowie den ganzen Tag im Stream unter coloradio.org. Hallo ihr Lieben. Hier sind Anura und Raya. Fröhlichen feministischen Freitag. Yay! Wir werden euch die nächsten 2 Stunden durch das Magazin begleiten. Wir haben euch verschiedene Dinge mitgebracht. Ein Interview mit Maya und Anja von der AG Feministische Kämpfe der FAU zum Streikbegriff, was so ein bisschen so ein Rückblick und auch ein Ausblick ist. Dann schauen wir auf die anarchistisch-feministische Anti-Knast-Kundgebung, die am 6. März in Chemnitz stattgefunden hat. Wir wollen nochmal schauen, was heute in Dresden los war, am Königinnenufer, und haben da spannende Beiträge. Und von diesem lokalen Bezug schauen wir dann nochmal ein kleines Stück weiter über die Haustür nach Leipzig, um dann noch bei internationalen Kämpfen anzukommen. Wir haben einen Beitrag von Radio Koraz zu intersektionalen Feminismus. Doch, Raya, warum lohnt es sich denn oder warum müssen wir denn eigentlich heute kämpfen? Ja, das ist eine total wichtige Frage. Mir ist in den letzten Monaten immer wieder aufgefallen oder begegnet, dass Menschen davon ausgehen, dass es jetzt hier, zumindest auch in Deutschland, schon ja Gleichberechtigung gibt und alles ja gar nicht so problematisch ist. Ich höre dann so Sachen wie, es ist doch schon besser und es ist ja alles gar nicht mehr so schlimm und wofür, also was soll denn das alles, ihr mit eurem Feminismus-Kram und so. Und aber wenn man sich mal so wegbewegt von diesen einzelnen persönlichen Erfahrungen oder so, die dann berichtet werden, und sich zum Beispiel auch so ja Zahlen anguckt und sich einfach mal die Fakten vor Augen führt, wo wir stehen mit Gleichberechtigung, dann sieht das schon ganz anders aus. Also wenn man in den Arbeitsbereich reinkommt, wir hören ja nachher auch noch was zum Thema Streik, dann gibt es da schon große Unterschiede immer noch zwischen weiblich gelesenen und männlich gelesenen Personen. Ich will jetzt gar nicht so sehr auf die Lohnarbeit eingehen, aber auch zum Beispiel, was das Thema Sorgearbeit angeht. Ja? Also Frauen oder weiblich gelesene Personen übernehmen halt immer noch 3/4 von der Hausarbeit und von der Kinderbetreuung. Das heißt, die haben täglich 52%, also in Minuten gesagt 90 Minuten, 1,5 Stunden mehr Arbeit, die unbezahlt geleistet wird als männlich gelesene Personen. Und das ist schon eine ganze Menge. So. Und dazu kommt, dass halt von allen Eltern, die alleinerziehend sind, halt 84% Frauen sind oder weiblich gelesene Personen sind. Und die haben dann natürlich auch noch alle Aufgaben alleine. Also Frauen und weiblich gelesene Menschen in Deutschland leisten extrem viel Arbeit und werden dafür halt zum Großteil nicht mehr bezahlt. Und das ist eigentlich unfassbare Kiste. Aber das läuft halt trotzdem jeden Tag so und es ist uns gar nicht so bewusst. Wir haben das irgendwie als Selbstverständlichkeit verbucht und arbeiten so und leben so vor uns hin damit. Und ich will jetzt gar nicht so ausschweifen, es gibt ja verschiedenste Bereiche, in die man reinguckt. Auch Gewalt gegen Frauen ist immer noch ein Riesenthema. Etwa ein Drittel aller Frauen in der EU erleben mindestens einmal in ihrem Leben physische oder sexualisierte Gewalt. Das sind immer noch harte Fakten. In Deutschland passiert jeden dritten Tag ein Femizid. Das ist da findet man gar keine Wort für, und das sind halt Dinge, die man halt immer wieder ins Gedächtnis rufen muss, über die man reden muss, wo man Lösungen für suchen muss, die zum Teil auch totgeschwiegen werden oder bagatellisiert werden. Und genau für solche Dinge ist dann halt so ein feministischer Kampftag wichtig, um darauf hinzuweisen, um Forderungen zu stellen, um laut zu sein, um wütend zu sein und aufmerksam zu machen auf solche Probleme. Voll, und das ist ja auch heute schon ganz gut passiert, wie wir uns dann auch schon nochmal anschauen werden. Vielleicht habt ihr ja auch das Radio schon eingeschaltet. Die freien Radios in ganz Deutschland haben heute einen feministischen Sendetag. Hier bei Coloradio im Stream ist ab 6 Uhr in der Früh feministisches Programm ausgestrahlt worden in den Äther. Und da gibt es auf jeden Fall jede Menge zu hören. Und ihr könnt da einfach gerne nochmal reinschauen auf unsere Homepage. Da sind die Beiträge hochgeladen, die wir in den letzten Stunden gesendet haben. Wir wollen dann erstmal mit so einem kleinen inhaltlichen Teil beginnen, wo uns Anja und Maya ein bisschen erhellen, warum es einen feministischen Streik braucht und was das eigentlich mit dem feministischen Streik so auf sich hat. Vorher noch ein bisschen Musik. Warum machst du so eine Scheiße? Ich sitz dabei bei uns allein zu Hause auf der Couch herum und weine. Eine Träne fließt aufs Blatt. sie verwischt meine zittrige Schrift. Ich verzweifle, ich verstehe deine Schritte nicht. Sie sind die Spuren verwischt vom Wind. Ja, ich leide. Es zerfetzt mir das Herz, weil ich jetzt erst gecheckt hab, dass du weg bist in die Weite. Ich sitz hier am Scherbenhaufen in einem Meer aus Zeichen vergangener Zeiten. Darin treib ich. Ich weiß, du leidest, weil du weißt, dass deine Zeit leider bald vorbei ist. Also schreib ich, ich hätte es am liebsten nicht gesehen. Doch was geschehen ist, ist geschehen. Und so verbleib ich. Keine Ahnung, was noch stimmt. Schieb ich Filme oder nicht? Lieg ich richtig oder spricht aus mir die Angst? Ich zieh einen Strich. Drauf geschissen, bin zerrissen. Richte den Blick zurück auf das, was wichtig ist. Ich verzichte auf die Geschichten, die du mir auf Tischen willst. Ich will's nicht wissen, denn ich warte, verdammt nochmal, nicht mehr auf die Antwort. Bin erschlagen, fühl mich verraten. Was wir hatten, ist schon längst fort. Ich raff mich auf und bin geheilt. Ich schaff das auch so mit der Zeit. Bin endlich frei von Schmerz und Last. Denn meine Liebe findet jetzt woanders statt. Meine Liebe findet jetzt woanders statt. Verdammt, ich wünsch mir dich hierher. Das hier ist nur ein Trauerlied, das Kummer und das Schmerz. Alles sitzt so tief zusammen, hier tief in meinem Herz. Gäbe es noch eine Chance für ein neues Unter uns? Was würde ich geben, noch einmal so zu leben? Die Liebe, ja, sie ist wahrlich eine Kunst. Weil nun weiß ich, jede Hoffnung ist vergebens am Vergeben. Was würde ich geben für unser neues Ziel? Würden wir dann glauben, jede Deutung ist zu viel und jedes Wort ist dann verstauben. Was würde ich geben für unser neues Ziel? Ich will dann glauben. Das waren Kami Katze featuring Hoops Lona, eine Interpretin aus Dresden. Und davor habt ihr Linking Hop gehört. Ich habe am letzten Freitag ein Interview geführt mit Anja und Maya der AG Feministische Kämpfe der FAU. Viel Spaß damit! Ich habe hier zwei Gäste, vielleicht mögt ihr euch einfach zuerst vorstellen. Okay, ich fange an. Ich bin Anja, bin Teil der wunderbaren AG Feministische Kämpfe in der FAU und in dieser AG und mit diesen Menschen organisiere ich jetzt im vierten Jahr Aktionen rund um den 8. März und den feministischen Streik. Bin Maya und ich mache genau dasselbe wie Anja auch. Bin auch in der AG Feministische Kämpfe in der FAU Dresden und unter anderem auch an den Aktionen am 8. März beteiligt seit einigen Jahren. In meiner Wahrnehmung, korrigiert mich, wenn das falsch ist, kommt dieser Begriff des feministischen Streiks eigentlich so 2018 hier immer wieder vor. Und ja, um uns da vielleicht so ein bisschen mitzunehmen, könnt ihr mal so euren Ausgangspunkt beschreiben. Wie seid ihr zu dem feministischen Streik gekommen? Wann ist das Wort euch so das erste Mal untergekommen? Genau, wann war das und in welchem Kontext? Genau, also 2018 müsste wahrscheinlich das Jahr gewesen sein, ja. Genau, es zieht sich alles so zusammen, die letzten Jahre. Ich kriege das immer schwierig hin, zu rekapitulieren. Aber ja, genau. Es gab ja diese ungefähr in dem Zeitraum einfach sehr erstarkende internationale feministische Streikbewegung, unter anderem in Spanien, aber auch ja in diversen anderen Ländern, Argentinien beispielsweise. Und genau, das schwappte so rüber, würde ich sagen. Und ich kann mich ganz konkret erinnern, dass ich eine Veranstaltung besucht habe hier in Dresden, und zwar von einer Person, die in Berlin genau das feministische Streikbündnis dort genau hier vorgestellt hat. Und ich habe diese Veranstaltung besucht, und da war das dann plötzlich so sehr konkret, diese Idee im Raum, das in Deutschland in den unterschiedlichen Städten, Gegenden auch aufzuziehen in Orientierung an der internationalen feministischen Streikbewegung. Also meine erste Erinnerung ist tatsächlich, glaube ich, die Veranstaltung, die du vorhin, Nora, auch erwähnt hast, nämlich ein Vortrag im Rahmen der LITA, wo zwei Menschen diesen Film aus Spanien über den feministischen Streik in Spanien gezeigt haben und wir darüber diskutiert haben. Spannend. Und war das dann eigentlich auch der Gründungsmoment der AG Feministische Kämpfe in der FAU, oder gab es die schon vorher? Okay, das ist komplizierter. Die gab es schon vorher und hatte dann aufgrund von, ich weiß nicht, ich glaube, Menschen waren einfach nicht da im Ausland oder wie auch immer, eine Pause eingelegt, und dann ruhte sie. Eigentlich, glaube ich, des zweiten Jahres des F-Streiks haben wir sie dann wieder ins Leben gerufen. Also es gab sie zu dem Zeitpunkt quasi nicht. Des dritten Jahres, ne? Letztes Jahr war das. Ja, ich weiß nicht, gut, es ist kompliziert. Also sie hat sich sozusagen auf jeden Fall wieder zusammengerauft im Zuge von Vorbereitung auf den 8. März in unserem Syndikat. Und dann haben wir beschlossen, dass wir sie dann auch aufrechterhalten wollen und auch andere Dinge tun wollen und sie damit quasi so wieder reaktiviert. Du hast gerade erzählt, dass es dieses Treffen oder diesen Vortrag gab, was für dich so ein bisschen der Startpunkt war. Und wo standet ihr dann mit euren Überlegungen? Also wie seid ihr da vorgegangen? Was wolltet ihr erreichen mit dem ersten FEM-Streik? Oder was waren so eure Diskussionen, in welche Richtung das gehen sollte? Ich muss mich gerade erinnern. Also ich glaube, grundsätzlich war es so, dass relativ viele ja, Gruppenzusammenhänge in Dresden, die sich irgendwie mit feministischen Themen auch auseinandersetzen, dann irgendwann angefangen haben, da intern drüber zu reden und dann auch miteinander. Und dann gab es irgendwann so einen Zusammenschluss von ein paar Gruppen, die gesagt haben, okay, wir machen jetzt hier bewerben ein Gründungstreffen, und da laden wir total offen und breit dazu ein. Und dann waren bei diesem Gründungstreffen, ich glaube, irgendwas zwischen 40 und 50 Personen tatsächlich auch, was ja für Dresden jetzt nicht die schlechteste Anzahl ist, sage ich mal. Und genau, das war ein ziemlich mitreißendes Treffen. Also für mich war es übelst schön und sehr, sehr stärkend auch, weil natürlich auch Personen, die in irgendwelchen Gruppen schon aktiv waren, dabei gewesen sind, aber gleichzeitig eben auch einige Einzelpersonen, die noch gar nicht so politisch organisiert waren zu dem Zeitpunkt. Und wir haben uns dann in Arbeitsgruppen so eingeteilt, die sich mit unterschiedlichen Dingen beschäftigt haben. Und genau, da gab es so unterschiedliche Themen. Also es gab zum einen so einen Blick auf jeden Fall auf den Pflegebereich und da auch den Versuch, tatsächlich auch in Einrichtungen der Pflege zu gehen und die dort Arbeitenden dazu einzuladen, zu unserem Streikfest, was wir ja in dem ersten Jahr gemacht haben, auf dem Postplatz, dorthin einzuladen, um über dieses Thema, auch Arbeitsbedingungen und so weiter, ins Gespräch zu kommen. Und dann gab es aber auch viele andere Themen, die da eine Rolle gespielt haben in dem ersten Jahr, ne? Also ich kann mich erinnern an, es ging um Selbstverteidigung, ne? Körperliche Selbstbestimmung war genau so ein Thema. Ja. Gab es noch verschiedene so künstlerische Auseinandersetzungen auch damit. Und ich kann mich auch erinnern, dass wir bei einem dieser ersten Treffen irgendwie dann auch in Arbeitsgruppen zusammensaßen und Forderungen gesammelt haben und so weiter. Und ich glaube, das war so ein bisschen so der Ausgangspunkt, diese ganzen Themen überhaupt erstmal zusammenzusammeln, mit denen man sich eigentlich alles auseinandersetzen muss. Weil ja letztlich, wenn man drüber nachdenkt, was ist denn dieser feministische Streik, wo soll es denn hingehen, dann ist es ja irgendwie, geht es ja ums Ganze und letztlich um die Überwindung von Patriarchat und Kapitalismus, und irgendwie darf man diesen Kapitalismus dabei ja nicht vergessen, der irgendwie letztlich unfassbar viele Probleme erzeugt, die irgendwie alle in diesem Streik sozusagen wieder mit thematisiert werden müssen oder an denen man so ansetzen kann. Diese Diskussionen um körperliche Selbstbestimmung, um Gewalt gegen Frauen und Queers, um dieses Nicht-Gesehen-Werden, diese Wertung der Arbeit von Frauen und Queers und so weiter und so fort. Und du hast diese ganzen Themen, bitte übernimm Maya. Na, die waren da im Raum auf einmal, ne? Die riesengroß sind und ja, mit denen man sich dann auseinandersetzen muss, genau. Genau, und deswegen, ich würde sagen, es gab einfach dadurch, dass es erstmal sehr breit aufgestellt war, jetzt noch nicht diese, wir haben jetzt hier einen zentralen Forderungskatalog ausgearbeitet. Also tatsächlich lag zwischen Gründungstreffen und 8. März lagen halt 3 Monate. Und da ging es natürlich auch erstmal darum, eine Struktur aufzubauen und zu gucken, wie können wir miteinander arbeiten, wie kriegen wir Einzelpersonen gut integriert und so weiter. Genau, aber da, ja, dieses zentrale Moment auch dieser, ich verweigere hier was und jede Person setzt sich selber damit auseinander, warum sie das tut, das war da noch sehr breit. Also es gab auch da quasi diesen Aufschlag, ich streike, weil, ne? Und ganz viele Leute haben ihre Begründungen, warum sie das tun, auf Zettel geschrieben und haben sich dabei fotografiert und es ist im Internet auch veröffentlicht worden und sozusagen wirklich nochmal auch, dass jede Person für sich selbst in die Spur geht, zu überlegen und zu reflektieren, hey, was sind denn eigentlich meine Gründe? An welchen Stellen leide ich unter diesem patriarchalen Kapitalismus? Und die Gründe dafür sind einfach natürlich extrem vielfältig gewesen und wir haben versucht, die da irgendwie zusammenzubringen. Auch auf dieser Veranstaltung. Super spannend. Und habt ihr vielleicht im Zuge dessen auch damals schon diskutiert, dass es gegebenenfalls auch so eine Ambivalenz geben kann zwischen so einem relativ individualistischen Streikbegriff? Also ich schaue mich und meine Umgebung an und gucke, was es da für Widerstände braucht, und dem Streikbegriff aus der Geschichte, also massenhafte Arbeitsniederlegung, unterfüttert, mit einer Struktur, die Arbeiterin auffängt. Und gab es da für euch an diesem Punkt schon so eine Diskussion? Und wenn ja, was waren da so Themen? An was ich mich auf jeden Fall erinnere, ist eine Diskussion, die wir in der Gewerkschaft geführt haben, gar nicht so sehr über den feministischen Streik. Und es ging um die Landtagswahlen. Um die Landtagswahlen, was ja auch so ein ähnlicher Ansatz war, zu sagen, wenn hier das Schlimmste passiert, dann treten wir in den Streik, und damals haben wir uns tatsächlich diesem Streikaufruf nicht angeschlossen, weil wir genau das diskutiert haben, dass da keine Struktur dahinter steht und dass es letztlich Leute gefährdet, die sich sozusagen, also Repressionen aussetzen, wenn sie alleine in einem Betrieb streiken, und diese Diskussion sozusagen vorher nicht stattgefunden hat oder nicht öffentlich stattgefunden hat. Und gleichzeitig haben wir das aber selber auch ein bisschen gemacht, ne, dass wir gesagt haben, okay, wir haben immer dazu gesagt, macht, was ihr könnt sozusagen, wählt meinetwegen seichte Streikformen, sowas wie Bummelstreik oder eine verlängerte Mittagspause oder ausgedehnte Pausen, wie auch immer, ne? Also, oder einfach nur eine Abwesenheitsnotiz, bestreikt meinetwegen E-Mails schreiben oder was auch immer, so einzelne Sachen, und eben nicht gleich eure gesamte Tätigkeit, und haben immer wieder auch darauf hingewiesen, dass es gefährlich ist, alleine zu streiken, aber wir haben trotzdem immer zu diesem Streik aufgerufen. Eigentlich haben wir uns da auch ganz schön aus dem Fenster gelehnt, würde ich sagen. Genau, und vielleicht noch als Ergänzung, woran ich mich noch erinnere, ist, dass auf jeden Fall auch Thema war, auch in diesem Netzwerk, geht es sozusagen um eine Aktionsform oder was ist eigentlich, genau, wo kommt dieser Streikbegriff her, was bedeutet der eigentlich? Und wir das auf jeden Fall auch an vielen Stellen versucht haben, stark einzubringen, weil wir halt aus einer Gewerkschaft kommen und entsprechend natürlich irgendwie auch diesen Lohnarbeitsstreik Kontext haben, ne, und das schon auch mit diesem Blick natürlich anschauen, auch wenn der über Lohnarbeit hinausgeht, aber dieses Streikkonzept ja auch durchaus damit stark verknüpft ist, und dass auf jeden Fall wir auch über diesen 1.8. März in diesem Netzwerk hinaus auch immer wieder dieses Thema versucht haben zu setzen und auch zu gucken, was ist an Organizing eigentlich nötig, ne? Also an langfristiger Organisierung dort, wo die Menschen beispielsweise arbeiten. Genau, und ich glaube sozusagen, also diese Auseinandersetzung, die ist auch passiert, und ich würde sagen, die ist sehr, sehr unterschiedlich passiert. Und genau, also wir haben da jetzt als AGFEM eine eigene Haltung dazu, ne, dass es sozusagen immer so ein Spagat ist, in dem wir uns auch befinden nach wie vor, nämlich zwischen, wir wollen streikfähig werden langfristig, und wir wissen, dass es eine langfristige Aufgabe ist, einfach weil politische Streiks in Deutschland verboten sind. Und das nicht der beste Nährboden ist, ne, für so eine massenhafte Mobilisierung. Und gleichzeitig gerade nicht sagen können, jetzt streikt halt alle, weil diese Strukturen, die das auffangen, die Repression, die Kündigung, die was auch immer da alles passieren kann, da können wir ja die Einzelnen nicht mit alleine lassen. Und genau in diesem Spagat bewegen wir uns zwischen, wir sind gerade noch nicht streikfähig, zumindest ist das, sag mal, unsere Gegenwartsanalyse. Wir wollen da aber hinkommen und wir wollen diesen Streikbegriff auch weiter populär halten, ne? Wir wollen, dass der gekannt wird. Wir wollen, dass sich Menschen damit auseinandersetzen, mit dieser kollektiven Arbeitsverweigerung als Form. Und wir sind dort aber eben noch nicht. Und das ist so dieser Spagat, den kriegen wir gerade nicht aufgelöst. Und den versuchen wir, ich glaube, gerade so ein bisschen Jahr für Jahr auf eine unterschiedliche Art und Weise zu gestalten. So, aber ja, damit beschäftigen wir uns. Wir sagen immer wieder Streik. Und es ist auch durchaus in diesem Netzwerk nicht konfliktfrei, oder es gibt sozusagen Positionen, die eher ich würde jetzt mal aktionsorientierter sind und nicht so sehr auf diese langfristigen Strukturen ausgerichtet, was völlig okay ist. Es kann eine gute Arbeitsteilung sein, aber es gab da auch schon Kritik sozusagen an seitens Menschen, die sozusagen für sich selber feststellen müssen, okay, sie können nicht streiken, sich dann da irgendwie auch gedrängt fühlen und diesen Spagat muss man irgendwie aushalten können, das trotzdem immer wieder zu sagen und diese Kritik vielleicht auch einfach, ja, dann sich dieser Kritik auszusetzen und aber nicht davon abzulassen. Genau, und immer wieder auch mit zu transportieren, das ist ein langfristiges Ziel, gleichzeitig natürlich ein Mittel auch zum Zweck, ne? Also so dieser Streik ist ja nicht das Ziel, er hat selbst in sich schon was Utopisches irgendwie, ne? Insofern, auch das ist ein Stück weit ein Ziel, aber vor allem ist es ja auch ein Mittel. Und das immer wieder mitzutransportieren, das ist gerade das Mittel. Und dennoch ist jetzt keine Person ausgeschlossen, die das gerade nicht kann. Ne? Es gibt ganz, ganz viele Gründe dafür, warum Streiken uns gerade nicht möglich ist. Zum Beispiel, weil die Strukturen fehlen oder weil es vielleicht im Bereich der Lohnarbeit niemandem auffallen würde oder weil es keine privaten Soli-Netzwerke gibt, die Care-Arbeit übernehmen können an dem Tag oder so. Das sind ja alles eigentlich Dinge, die es als Grundvoraussetzung braucht. Genau, und jetzt nicht zu sagen, ihr seid hier nicht Teil von dieser Bewegung, wenn ihr das an diesem Tag nicht tun könnt. Wir können das ja auch nicht alle zum Beispiel in unserer Gruppe so. Genau, aber dennoch das als Zielmarke nicht aus dem Blick zu verlieren, das ist für uns die Herausforderung. Coloradio-Studio zum feministischen Sendetag anlässlich des 8. März. Wir haben schon den ersten Teil des Interviews mit Anja und Maja der AG Feministischen Kämpfe der FAU gehört, in dem sie erklärt haben, wie sie selber zum feministischen Streik gekommen sind und was so erste Ansatzpunkte für so einen Streikbegriff in Deutschland in den letzten Jahren waren. Im zweiten Teil wird es darum gehen, was es eigentlich bedeutet, streikfähig zu sein und wie wir da hinkommen und auch, was eigene Interventionsmöglichkeiten im Hinblick auf beispielsweise emotionale Arbeit sind, in die wir diesen Streikbegriff einfließen lassen können. Viel Spaß beim zweiten Teil. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob diese Verwendung des Streikbegriffs ist ja einfach sehr viel präsenter in den letzten Jahren durch Fridays for Future, auch durch die internationale feministische Streikbewegung. Und na, was du gerade sagst, irgendwie gilt es dahin zu kommen, dass sich ein tatsächlicher Streik etabliert. Und allein mit der Verwendung dieses Begriffs wird es ja auch Menschen immer wieder in den Kopf gerufen, okay, es gibt sowas wie den politischen Streik. Auf der anderen Seite sehe ich auch so eine gewisse Gefahr, dass dieser Begriff verwässert wird mit dieser Anwendung des Streikbegriffs auf eigentlich eine Kundgebung. Also, dass damit uns eigentlich auch Aktionsformen verloren gehen, indem wir radikalere Formen der Organisierung auf eigentlich Sachen, die so voll in unserer Wohlfühlzone liegen, ne? Kundgebungen organisieren, Veranstaltungen organisieren und all das als feministischen Streik zusammenfassen. Was ist euer Standpunkt dazu? Also, ne, ist das eine notwendig, um zu dem anderen zu kommen? Oder ist das eine vielleicht auch eine gewisse Gefährdung dieses Weges? Ich glaube, es braucht beides tatsächlich. Also, ich würde nicht davon absehen, am 8. März weiter Aktionen zu machen oder vielleicht auch noch an anderen wichtigen Tagen, einfach weil das so, naja, wie Selbstversicherungsermächtigungsmomente sind, in denen man sich trifft auf der Straße und feststellt, okay, die anderen sind auch immer noch da und gleichzeitig braucht es ja auch manchmal einfach einen schönen Moment, in den man sich selbst auch schafft. So würde ich es sehen. Und diese Strukturarbeit, die muss das ganze Jahr passieren und die passiert tatsächlich zu wenig. Also auch von unserer Seite, was irgendwie auch was damit zu tun hat, dass auch unsere eigene Gewerkschaft ja nicht so funktioniert, wie sie in der Theorie funktionieren sollte, dass Menschen in Betrieben zusammen organisiert sind, sondern es sind Einzelpersonen in ganz verschiedenen Bereichen, Betrieben und so weiter, ne, die in der Regel in ihrem Betrieb dann doch auch wieder alleine sind. Und das, ja, daran arbeiten wir, aber dafür müssen wir noch ein Stück wachsen. Also das ist ja tatsächlich das Problem, dass, ja, dass wir nicht betrieblich wirklich gut organisiert sind oder nur an ganz wenigen Stellen ist, ja, Betriebsgruppen und so weiter gibt. Mir ist aufgefallen, dass dieses Jahr in Dresden zur Kundgebung aufgerufen wurde am Königinnenufer und ich den Streikbegriff nicht gefunden habe. War das eine bewusste Entscheidung von euch? Ja. Das war auf jeden Fall eine bewusste Entscheidung und die resultiert so ein bisschen aus dem, was wir gerade auch schon besprochen haben, ne? Also wo stehen wir gerade, dieser Spagat, um den es gerade auch schon ging, und können wir das eigentlich gerade verantworten auf dem Stand, wo wir uns gerade sehen, und die Entscheidung bei uns in der Gruppe, als die wir jetzt sozusagen diesen Treffpunkt organisieren und dazu einladen auch, war jetzt, nein, wir können das gerade nicht, wir haben gerade nicht Auffangstrukturen, um, oder zumindest nicht genug, ne, um die Risiken da kollektiv abzufedern. Deswegen steht in unserem Aufruf durchaus auch das Wort Streik, nicht im Titel, aber genau da steht nochmal dieses, hey, ne, streikfähig werden. Und das ist so ein Step-für-Step-Ding, das wird eine Weile dauern, wir sind bereit für einen Marathon. Lass uns zumindest darüber auch nochmal an diesem Tag unterhalten und lasst uns gucken, genau, wo soll es hingehen. Also unser Motto ist ja dieses Jahr auch Zeit für feministische Utopien, völlig fertig mit dem Patriarchat. Das beschreibt für uns ganz gut unseren Zustand zumindest. Genau, und ja, das ist sozusagen für uns in der Gruppe jetzt, glaube ich, gerade so ein bisschen so ein Umdenken. Ich meine, ganz viel hat natürlich auch damit zu tun, dass die Corona-Pandemie jetzt Netzwerke nicht gestärkt hat in den letzten 2 Jahren. Also zumindest ist das mein Empfinden, ne? Die sind jetzt gerade nicht breiter und stärker geworden, sondern eigentlich geht es darum, sie möglichst zu erhalten und dass Menschen nicht verloren gehen. So, das hat extrem viel Kraft gekostet. Das waren einfach wahnsinnig anstrengende Jahre für alle. Und deswegen können wir jetzt gerade nicht noch mit sowas da reingehen und einfach da eine krasse Überforderung auch an der Stelle herstellen. Und wir können es schlicht auch gerade nicht verantworten. Deswegen haben wir diese Entscheidung in diesem Jahr so getroffen. Was aber nicht heißt, dass sich das nicht ändern soll. Genau, und wir werden auch dieses Jahr nochmal, also auch an diesem 8. März argumentieren und versuchen, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und ja, nochmal darauf hinweisen, warum es denn so wichtig ist, diesen Kampf fortzuführen und irgendwie zu wachsen als Organisationen und Strukturen, die es schon gibt und neue Organisationen zu gründen und so weiter und sich miteinander zu vernetzen, weil diese Welt einfach am Arsch ist. Entschuldigung. Und das irgendwie letztlich auch was mit diesem Patriarchat zu tun hat. Genau. Und was jetzt bei Maya sozusagen so, ja, wie eine stringente Diskussion klang, war tatsächlich, waren 3 Monate zähes Ringen um eine Position und hatte auch viel mit diesem Corona zu tun und mit unseren eigenen Ermüdungen. Und aber gleichzeitig hat man ja sozusagen an dieser Pandemie auch gesehen, was eigentlich Menschen für diesen Kapitalismus sind, nämlich wieder, also das, was ich am Anfang schon mal gesagt habe, nämlich Arbeitskräfte und nichts anderes, weil das das Einzige ist, was sozusagen immer weiterlaufen musste und alles andere konnte sozusagen, ja, als optional behandelt werden. Genau, und jetzt ist Krieg und diese Welt ist am Arsch und am Ende ist es genau das, was uns dazu treibt, das irgendwie auch weiterzumachen, auch wenn wir jetzt nicht sagen können, wir können streiken, aber wir wollen, dass das irgendwann passiert, weil das einfach aufhören muss. Auf jeden Fall, dem ist nichts hinzuzufügen. Außer vielleicht, Maya, du hattest es vorhin angesprochen, diesen Begriff der Streikfähigkeit. Das würde mich interessieren, was da eure Gedanken sind. Also was bräuchte es, damit wir streikfähig sind? Genau, wir brauchen verbindliche, auf Dauer angelegte Zusammenhänge, ne? Und die können total unterschiedlich ausgestaltet sein. Also bei uns ist es irgendwie der gewerkschaftliche Weg, für den wir uns jetzt entschieden haben, aber es gibt ja auch noch ganz viele andere Möglichkeiten. Ich glaube, wichtig ist, dass Menschen verbindlich miteinander, füreinander einstehen, dass Risiken, die Einzelne haben, ne, aufgrund der Tatsache, dass es ein patriarchaler Kapitalismus ist, dass die gemeinsam aufgefangen werden. Das kann auf unterschiedlichsten Wegen passieren. Das kann sein Geld, was natürlich in Bezug auf Repression oder ich könnte meinen Arbeitsplatz verlieren oder was auch immer ganz, ganz wichtig ist, ne? Gleichzeitig aber natürlich auch mit, hier, es gibt Unterstützungsnetzwerke in Bezug auf, was weiß ich, Kinderbetreuung, Pflege von Personen und so weiter, Alltagsbewältigung. Und diese Netzwerke braucht es noch viel, viel stärker. Also ich würde sagen, so ein bisschen der Klassiker dieser Raus ist der Vereinzelung, ne? Aber wichtig ist eben, dass es dann nicht solche Verbindungen, sage ich mal, sind, die angelegt darauf sind, mal auf eine Kampagne oder auf eine Aktion, sondern es geht wirklich darum, miteinander verbindlich auch über den eigenen Alltag, die Lohnarbeit, die Ausbildung, die Beziehung, dass das da sein kann, da verhandelt wird und dass es auch auf diesen Ebenen Unterstützung füreinander gibt. Und ich glaube, wenn wir das haben und wenn das ganz unterschiedliche Formen hat und genau unterschiedliche Strukturen sind, dann brauchen wir noch, dass die miteinander reden und dass die voneinander wissen, dass sie Bezug aufeinander nehmen, dass wir uns absprechen. So, weil ich glaube, in dem Moment, da können wir das schaffen, dass wir ganz, ganz viele dahin bringen, wirklich kollektiv etwas zu verweigern. Es braucht dieses Sicherheitsnetz dabei. Und wenn wir das nicht mitdenken, dann ist es total klar, dass die individuelle Gefahr, da was zu riskieren, ist einfach nicht kalkulierbar oder ist zu groß. Genau, und das ist sozusagen unsere Vorstellung von diese Netzwerke bauen, die nicht nur einzelne Punkte im Leben betrachten, sowas wie ich mache jetzt Politarbeit an dieser Stelle, aber eigentlich weiß niemand, dass ich gerade dabei bin, meine Wohnung zu verlieren und mir eine neue nicht leisten kann. Oder was weiß ich, dass ich eigentlich nie zum Plenum kommen kann, weil ich kriege halt mein Kind da nicht abgegeben. Also das hat ja ganz viele unterschiedliche Formen, die das dann annimmt, ne? Genau, also die sozusagen all das irgendwie mit einbeziehen und im Blick haben und tatsächlich wirklich füreinander in Verantwortung gehen und eintreten und das dann quasi zu bündeln und koordiniert miteinander dann große Aktionen zu machen, das wäre also zumindest meine private Utopie auch an der Stelle, wo ich sehe, dass das würde streikfähig bedeuten, das würde bedeuten, das auch massenhaft zu sein, denn der einzige Schutz, wenn wir was verweigern und im Kapitalismus ist das das Einzige, was uns am Ende bleibt, ist unsere Arbeitskraft zu verweigern. All diese Strukturen müssen miteinander reden und ich würde noch hinzufügen, dass es nicht nur wichtig ist, miteinander zu reden, voneinander zu wissen, was man macht, sondern sich auch gegenseitig zu kritisieren, weil wir letztlich alle unterschiedlich sind und unterschiedlich an Dinge rangehen und manchmal nicht verstehen, wie andere Leute an andere Dinge, also an Dinge herangehen. Und dann gibt es irgendwie so unterschwellige Kritik und dann macht nicht mehr mit und es wäre unglaublich wichtig, dass sozusagen diese Kritik offen und frei irgendwo geäußert werden könnte, dass man sich darüber verständigt, dass man sich erklärt. Vielleicht muss man sie nicht ausräumen, aber man muss es irgendwie kommunikativ, ja, miteinander klären. Einfach weil Streik ja ganz viel mit Vertrauen zu tun hat. Ich muss ja darauf vertrauen können, dass dann am Ende alle mitmachen, weil wenn sie nicht mitmachen, gefährdet das sozusagen diejenigen, die es tun. Und ihr seid ja nun beide in der FAU als Gewerkschaft organisiert. Und ich schätze euch so ein, dass ihr auch Menschen seid, die viel über die Dinge reden mit euren Mitmenschen. Was bekommt ihr da an den Orten, wo ihr arbeitet, für Reaktionen auf solche Ideen eines feministischen Streikes? Vielleicht fange ich mal an. Ich hab's sehr leicht an dieser Stelle, denn ich arbeite in einem Kollektivbetrieb, das Etikett-Kollektiv in Dresden. Genau, und unser Kollektiv tritt kollektiv am 8. März in den feministischen Streik. Genau, und insofern renne ich da mit offenen Türen ein und habe da ganz, ganz viel Glück und ein großes Privileg, dass ich mich da nicht also weder erklären noch rechtfertigen muss, sondern das mitgetragen und auch forciert wird sozusagen. Ja, bei mir ist es komplizierter. Ich arbeite für einen Verein und da ist es so, also ich habe da auch die letzten Jahre immer unsere Plakate aufgehängt und auch nochmal eine Mail geschrieben, kommt doch hin und bla. Es ist nie jemand gekommen tatsächlich. Es war dann, weiß ich nicht, ganz kurz vor dem 8. März oder ganz kurz nach 8. März mal Gespräch beim Mittagessen, aha, was macht ihr da? Aber ich weiß nicht, also ich hatte nie das Gefühl, dass es wirklich, dass das irgendwie anschlussfähig wäre für Leute, obwohl da jetzt auch so Themen aufploppen, die irgendwie was mit Geschlecht auch zu tun haben. Aber was ich irgendwie eine ganz schöne Erfahrung fand und was, glaube ich, auch viel mit meinen eigenen Auseinandersetzungen zu tun hatte um diesen 8. März, war sozusagen meine direkte Kollegin, mit der ich zusammen Projekte mache. Und wir auch oft, weiß ich nicht, in so Situationen geraten, in denen wir überarbeitet, überfordert sind und an irgendwelche patriarchalen Arschlöcher in irgendwelchen Verwaltungen geraten und das wiederum mit unseren Überforderungen auch zu tun hat und wieder ganz viel miteinander reden und an unseren Arbeitsstrukturen geändert haben irgendwie und Dinge gemeinsam tun und irgendwie ja, zumindest gemeinsam bereden, wie wir damit umgehen und immer wieder diskutieren, wie wir aus diesen Überforderungen rauskommen. Das finde ich eigentlich einen sehr, sehr schönen Effekt dieses Streiks. Aber es ist leider nur eine Person. Voll gut, aber das sind doch dann die kleinen Bausteine, die es ja auch wiederum braucht, um diese Verbindung herzustellen. Mich würde noch interessieren, wie das eigentlich gerade bundesweit aussieht. Also es gibt jetzt in verschiedensten deutschen Städten den Femstreik. Gibt es eine bundesweite Bewegung, so einen bundesweiten Streik zu forcieren? Oder kochen da eigentlich schon alle eher ihr eigenes Süppchen? Was ist euer Eindruck? Genau. Ich glaube, unser Eindruck ist, das würde ich gerne noch vorher so framen, auf jeden Fall eher so ein punktueller Einblick. Das heißt, genau, möglicherweise sagen wir jetzt auch Dinge aus dem Eindruck heraus, die am Ende gar nicht der Wahrheit entsprechen, einfach weil wir jetzt gerade in der letzten Zeit in dieser bundesweiten Struktur nicht aktiv waren. Genau, insofern, aber ich kann dazu sagen, es gibt diese bundesweite Struktur. Es gab auf jeden Fall auch immer wieder Treffen, wo Delegierte aus den unterschiedlichsten Ortsgruppen auch zusammengekommen sind. Und wo auch gemeinsam Positionen diskutiert worden sind, Aktionsformen und so weiter. Genau, und ich weiß, dass auf jeden Fall einige Menschen auch sehr hinterher sind, das so über die Zeit zu tragen und auch während der Corona-Pandemie auf jeden Fall da Dinge passiert sind. Also das ist jetzt nicht, hat sich nicht aufgelöst über die Zeit. Genau, und gleichzeitig habe ich aber schon auch von Anfang an den Eindruck gehabt, dass viel Autonomie natürlich in den einzelnen, ich nenne es jetzt mal Ortsgruppen, was auch immer es dann sind, Bündnisse, Netzwerke, kann ja ganz unterschiedlich sein, dass die da auch viel Autonomie natürlich haben, ne, und selber auch bestimmen, was finden sie da sinnvoll und sich dann eher darüber austauschen. Es ist jetzt nicht so ein Top-Down-Ding im Sinne von, wir einigen uns jetzt alle genau auf die eine Form. Es gibt dann so Elemente, die gab es hier in Dresden beispielsweise auch, ne, dass zum Beispiel das mit dieser Mittagspause, alle setzen sich irgendwie mit ihrem Stuhl auf die Straße, zu einer bestimmten Uhrzeit oder es wird zu einer bestimmten Uhrzeit dasselbe Lied gespielt, glaube ich, weiß gar nicht mehr so genau. Also es gibt solche kleinen Elemente. Es gab den Schrei. Den Schrei, genau, die Schreiminute, ganz genau. Die gab es auch, die sollte, ich glaube, in allen Städten um 17 Uhr war das damals beim ersten Streik, 8. März, genau. Was hier in Dresden auch sehr, also ich war eine Woche lang heiser, gemacht wurde. Also das gibt sozusagen, aber dennoch relativ viel Autonomie in der Ausgestaltung, was ja auch total Sinn macht, weil es sehr darauf ankommt, wie sind die Gegebenheiten vor Ort, wer engagiert sich dort, für wen sind welche Themen da relevant, ne, wer ist, ich sag mal, da organisierbar auch und genau, und dennoch immer wieder Bemühungen, auch natürlich darüber gemeinsam zu reflektieren und zu gucken, was ist sozusagen unsere Stoßrichtung, vielleicht auch in welchem Verhältnis stehen wir zu, ich sag mal, klassischen gewerkschaftlichen Kämpfen, wie jetzt aktuell zum Beispiel die Tarifverhandlungen um den Sozial- und Erziehungsdienst. wo es dann auch Bezüge darauf gibt, ne, und Solidarisierungserklärungen mit den Streiks, die dazu jetzt geplant sind, soweit ich weiß. Also diese Bezüge gibt es durchaus. Ja, um auch nochmal darauf zurückzukommen, was ihr vorhin gesagt habt, dass der Begriff des feministischen Streiks ja eigentlich so ein sehr, sehr umfangreicher Streikbegriff ist, wenn wir Feminismus als Abschaffung von Kapitalismus und Patriarchat verstehen, dann wollen wir ja eigentlich mit diesem Begriff in alle Lebensbereiche. Und dahingehend natürlich so über diese klassische Arbeitsniederlegung weit hinaus. Und was ich da ganz spannend fand, ist, dass das ja oft ganz abstrakt bleibt, so Care-Arbeit, was sind das alles für Bereiche, ne? Also gibt es natürlich offensichtliche Sachen wie Fürsorge für andere Menschen. Und was da ein spannender Impuls war, wie ich fand, war der Streik der Emotionsarbeitenden letztes Jahr, was ja nochmal so einen ganz neuen Bereich aufgemacht hat. Und das finde ich auch super spannend an diesem feministischen Streik, dass wir ja auch Debatten weiterführen, unsere Begriffe schärfen und ja auch Schritt für Schritt wahrscheinlich erst erkennen, was sind das denn überhaupt alles für Bereiche, in die das Patriarchat wirkt, in die wir uns, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen und irgendwie verhalten müssen, wenn wir diesen Weg des feministischen Streiks beschreiten wollen. Habt ihr vielleicht, also wisst ihr, ob das irgendwie sich weiterentwickelt hat mit der Gewerkschaft der Emotionsarbeitenden? Genau, also die Gewerkschaft der Emotionsarbeitenden streikt aktuell auch wieder sozusagen im zweiten Jahr. Mit durchaus auch neuen Personen, die da dazugekommen sind. Anderen Personen wie mir beispielsweise. Ich habe das im letzten Jahr gemacht und krieg so ein bisschen mit, was dieses Jahr passiert, aber bin da jetzt nicht aktiv organisiert. Genau, und das, was du gerade angesprochen hast, ne, dieses merken, wo hat dieses Patriarchat überall seine klebrigen Finger drin, ja? Nicht nur wer macht den Abwasch, sondern eben auch mit wer macht eigentlich die emotionale Arbeit, um die es so viel eben hier geht bei dieser Organisierung. Genau, also nochmal etwas, was sehr, sehr viel plastischer im eigenen Alltag andauernd vor Augen führt, an welchen Stellen eigentlich Ungerechtigkeiten liegen, auch Ausbeutung durchaus passiert, auch ja durchaus Selbstausbeutung. Und das war für mich auf jeden Fall auch nochmal ein ganz krasser Schritt hin von so einer, ich sag mal, einer theoretischeren Betrachtungsweise von Streik als oder politischer Streik eben als, ne, politisch schon ja auch irgendwie abstraktes Konzept. Also klar, ich lege irgendwie Arbeit nieder oder ich verweigere sie. Aber welche ist das dann ganz genau? Das war sehr, sehr augenöffnend und sehr, sehr unangenehm. Auch so in der Selbsterkenntnis. Und das Schöne an dieser Form, finde ich, ist, dass genau auch hier, also es ist ja die Gewerkschaft der Emotionsarbeitenden, ne, die hat sich sozusagen ja auch angelehnt und benutzt auch diesen Gewerkschaftsbegriff und auch das war sehr, sehr viel Thema. Ich weiß, sowohl im letzten Jahr als auch in diesem Jahr wieder. Und da wirklich zu gucken, dass es hier darum geht, auch wieder nicht den Menschen individuell zu überlassen, was passiert denn dann, wenn ich das verweigere, sondern genau so eine gemeinschaftliche Backup-Form irgendwie zu finden, ne? Oder was mich erkennen lässt, okay, ich will in dieser Form von Beziehung gar nicht mehr sein. Und das hat ein ganz, ganz, ja, so ein ganz, ganz starkes Moment irgendwie gehabt in dieser Form von Organisierung da miteinander dazu, was auch weiterträgt. Also ich habe dieses Streiken in Beziehungen auch unabhängig von der GEA jetzt im letzten Jahr gemacht, auch auf Ansage, weil ich gewusst habe, ah, okay, so geht das. Ich habe das jetzt gelernt mit den anderen und ich weiß ungefähr, was auf mich zukommt. Und das ist was ich so ein Stück weit jetzt in meinen Alltag integriert hat dadurch, ne? Und das mir das immer noch in der Erinnerung, wenn ich denke, okay, krass, also es ist immer noch das letzte Mittel der Wahl, aber mir dann irgendwie total viel Kraft gibt zu denken, okay, ich mache das jetzt aus gutem Grund, ich höre jetzt mal auf mit meinen Selbstzweifeln, ob ich eigentlich gerade bescheuert bin, mir das alles nur einbilde oder ob ich, was weiß ich, jetzt super empfindlich bin, was ja auch ganz viel so Vorwürfe oder so sind, ne, damit mal aufzuhören zu sagen, nee, das ist schon einfach Kacke und ich mache das jetzt nicht mehr. Und dazu braucht es diese Erfahrung irgendwie im Rücken oder zumindest hat es die für mich gebraucht. Jetzt habe ich sehr ausschweifend auf eine kurze Frage geantwortet. Entschuldigung. Alles gut, der 8. März ist ja schließlich jeden Tag, ja, wie wir jedes Jahr neu proklamieren. Und es ist ja auch super spannend, was dann, ne, Anja, wie du vorhin gesagt hast, wir brauchen ja auch diese Momente, wo wir zusammenkommen, wo wir so wieder diese kollektive Kraft spüren, um dann auch in diese Alltagskämpfe reinzugehen. Und deswegen ist es doch super schön, super bestärkend zu hören, dass diese Wurzeln geschlagen hat. Sehr toll. Vielen Dank euch beiden für das Interview. Ich würde gern mit so einem positiven Ausblick enden und euch fragen, was ihr, wenn ihr euch irgendwas wünschen könntet, ihr euch für diesen 8. März wünschen würdet. Sonne. Auf jeden Fall Sonne. Dass wir miteinander ins Gespräch kommen, da wo wir sind. Das möchte ich. Genau. Ich wünsche mir, dass wir uns wirklich darin die Zeit nehmen. Zeit für feministische Utopien, genau, um darüber zu reden, was sind unsere Widerstandsmomente miteinander im Alltag, wie stärken wir uns, wogegen setzen wir uns wie zu Wehr und das miteinander zu teilen. Und genau, das wollen wir auf dem Treffpunkt eben auch machen, genau diese Zeit, denn Streik bedeutet ja auch, es wird zeitfrei für etwas anderes. Und genau, wir wollen die in diesem Jahr dafür nutzen und ich wünsche mir ganz doll, dass das passiert. Dass Menschen gegenseitig Geschichten sich erzählen und da auch voneinander lernen oder sich gegenseitig inspirieren und auf Ideen kommen. Und dass ein Tag ist, der uns Kraft gibt, weil die Zeit ist gerade schlimm genug. Und ich glaube, wir brauchen diese gemeinsame Kraft mal wieder zu spüren. Das wünsche ich mir sehr für diesen Tag. Und da wäre Sonne extrem hilfreich auf jeden Fall. Also wenn ihr dafür sorgen könntet, wir wären dankbar. Genau. Ja, und wir haben nämlich auch Utopien gelesen und haben uns überlegt, wo wollen wir denn eigentlich hin? Und ich glaube, was wir in diesen Geschichten suchen, sind so Momente, die wir jetzt schon verwirklichen können, in diesen, also um vielleicht mal dahin zu kommen. Danke euch. Schön, dass ihr hier wart. Vielen Dank für eure Arbeit. Und wir sehen uns auf der Straße. Wir freuen uns. Vielen Dank. Bis dahin. Das waren Anja und Maja der AG Feministische Kämpfe der FAU. Dresden. Im Gespräch mit mir in einem vorproduzierten Beitrag vom 5. März und der Wunsch nach Sonnenschein ist in Erfüllung gegangen. Der Wunsch nach Austausch ist ebenso in Erfüllung gegangen, wie wir dann in weiteren kleinen Audiobeiträgen hören werden. Die beiden haben in dem Beitrag über den feministischen Streikbegriff gesprochen, haben mit uns analysiert, wo dieser feministische Streik in Zukunft hingehen kann, was es dafür noch braucht und wo auch im Hier und Jetzt schon widerständige Momente liegen. Ihr könnt diesen Beitrag sehr gern nachhören auf freie-radios.net und auf coloradio.org. Und jetzt geht's nochmal weiter mit ein bisschen Musik. Es kommt im Stehen Pinkeln von Mono und Nikita Man und Suki. Mama sagt ja immer zu, mein Kindchen, Mädchen können noch im Stehen pinkeln. Alles, was du möchtest, kannst du werden. Und das, was du nicht kannst, das kannst du lernen. Mama sagt, ja, hör mal zu, mein Mädchen, oh, dein Schicksal liegt nicht am blauen Fädchen, oh, alles, was du willst, kannst du erreichen. Und was du möchtest, kannst du selbst entscheiden. Yeah. Danke, Mama, ich werd's weiter sein. Immer wieder gern. Eine Party, alle eingeladen. Wir sind alle gleich wie wert. Danke, Mama, ich werd's weiter sein. Sag ob Hose oder Röckchen. Alles was du hast, hast du im Köpfchen. Im Köpfchen, nur im Köpfchen. Auch dein Ding und nicht, was andere von dir möchten. Und Mama hat ja auch was für die Einsicht. Sollte es Gott geben, wäre sie weiblich. Sie wäre Astronautin und so wie wir. Meine Mama sagte mir, du musst dich nicht ausziehen, auch wenn du's kannst. Und wenn du keinen Bock hast, lass die Hosen an. Werd Pilotin oder Fußballprofi. Gründ mal Band und spiel die Drums, yeah. Danke Mama, ich werd's weiter sein. Immer wieder gern. Eine Party, alle eingeladen. Wir sind alle gleich wie wert. Danke Mama, ich werd's weiter sein. Immer wieder gern. Eine Party, alle eingeladen. Wir sind alle gleich wie wert. Robin, du Schild und rote Zora, das war meine Welt. Peter Pan und Pippi Langstrumpf waren bei uns gleichgestellt. Meine große Schwester hat mir gern mal eine reingehauen und meine Ma alleinerziehend war für mich die stärkste Frau. Wir haben gerecht geteilt, Smarties wurden abgesehen. Warum kriegen jetzt nicht alle für den gleichen Job das gleiche Geld? Ich bin so nicht erzogen, ich hab das so nie gelernt. Für mich waren alle von Anfang an immer gleich viel wert. Mama hat gesagt, zumindest die von Forrest Gump. Dumm ist der, der dumm ist, tut, ob du eine Frau bist oder Mann. Sie hat gesagt, nicht nur Männer können Eier haben. Danke Mama, ich will's weiter sein. Danke Mama, ich will's weiter sein. Immer, immer, immer wieder gern. Alle Party, alle eingeladen. Wir sind alle gleich wie wert. Danke Mama, ich will's weiter sein. Immer, immer, immer wieder gern. Alle Party, alle eingeladen. Wir sind alle gleich wie wert. Was du möchtest, kannst du selber entscheiden. Am besten ist, sich nicht dauernd mit anderen zu vergleichen. Sagte Mama zu mir und ich hab ihr geglaubt. Es hat die Überwindung gekostet, doch ich hab mich getraut. Ich war immer scheiße in Physik und Mathe, nix für mich. Hab keine Fahrerlaubnis und mach nicht für Pate. Aber ich bin, wer ich bin und seh darin einen Sinn. Bin mittlerweile selber Mama, bleib im Herzen ein Kind. Rap ist Männersache, gehört nicht herzhaft lachen. Ich greif mir federleicht, jederzeit, jedes Mal. Auch wenn sie versuchen, es mir schwer zu machen, lass ich sie reden, denn es geht um meine Lebenszeit. Ja. Ich will bestimmt keinen Song drüber schreiben, wenn's nicht so verdammt nötig wär. Lass uns die Rollen ganz neu verteilen. So wie's jetzt ist, ist es nicht fair. Wir sind hart, wir sind weich, wir sind laut, wir sind leise. Fuck die Klischees, weil das nervt. Alle verstehen, wir sind nicht die gleichen, aber wir sind gleich wie wert. Danke Mama, ich will's weiter sagen. Hallo zurück am feministischen Kampftag. Wir haben jetzt ganz viel über Streike gehört und haben natürlich heute auch Streiks stattgefunden. In verschiedenen Städten, zum Beispiel in Freiburg, wurde in verschiedenen Erziehungs- und Sozialdiensten gestreikt. Im Raum Chemnitz, Leipzig, Dresden haben verschiedene Kitas und Horte gestreikt. Und außerdem hat das Zickzack-Kollektiv in Dresden gestreikt. Und da wollen wir euch ein kurzes Interview zur Verfügung stellen. Viel Spaß beim Hören. Hallo, leider könnt ihr heute mit uns im Anrufbeantworter sprechen, weil wir streiken! Das Zickzack-Kollektiv hat beschlossen, bis am 8. März 2022 der kollektiven Arbeitsverweigerung anzuschließen und den Protest auf der Straße zu unterstützen. Grund hierfür ist der internationale feministische Kampftag. Und an diesem Tag, wie eigentlich auch an jedem anderen, wollen wir sichtbar machen, dass wir nach wie vor in einer Welt leben, in der Menschen unter patriarchalen, rassistischen und kapitalistischen Strukturen leiden und auch andere Formen von Unterdrückung und Diskriminierung Leid erfahren. Wir kämpfen für die Gleichberechtigung aller Geschlechter und für ein solidarisches Miteinander in Verantwortung füreinander. Wir sind für euch ab dem 9. März im Zeitraum vom 9. bis 15. wieder erreichbar. Eure Zickzack. Tschüss. Ja, das ist es, was man zu hören bekommt, wenn man bei euch im Zickzack-Büro anruft. Das war gerade ein kleiner Versuch, ob ihr wirklich am Streiken seid. Ihr seid heute hier auch am KönigInnenufer, wie es umbenannt wurde, zu der feministischen Aktion heute und dem gemeinsamen Rumhängen und sich austauschen. Ja, magst du mal erzählen, Vielleicht erstmal, warum ihr streikt. Genau, also ich bin Kollektivistin im Zickzack-Kollektiv. Vielleicht ist das Zickzack-Kollektiv anderen auch eher bekannter durch unsere Produkte. Wir sind nämlich ein kleines Getränkekollektiv hier aus Dresden und wir haben zum Beispiel die Kollemate, die Zutrine, die Kilimo und die Kolle auf den Markt geschmissen. Und wir sind heute hier, ja, tatsächlich, um einfach ein Symbol zu setzen. Wir sind zwar ein Kollektiv und sind jetzt nicht so in diesen Anführungsstrichen normalen Lohnarbeitsverträgen verhaftet, aber wir haben gedacht, wenn wir als Kollektiv ein Zeichen setzen wollen, dann heute, weil wir das seit Jahren irgendwie vorhaben und immer ist der 8. März plötzlich da und wir haben es nicht organisiert bekommen und heute haben wir uns richtig Zeit genommen, um das vorzubereiten. Wir haben unseren Anrufbeantworter, den ihr schon gehört habt, besprochen. Wir haben unseren Autoresponder. Das bedeutet, wenn uns Menschen Mails schreiben, bekommen die genau dasselbe als Antwort zurück, wie ihr es gerade gehört habt. Und wir haben uns heute Vormittag zusammengesetzt und haben uns feministische Biografien und feministische Bücher vorgestellt und haben über feministische Künstlerinnen gesprochen und uns so ausgetauscht, was das auch für uns bedeutet. Wir haben auch über den Streikbegriff diskutiert und einfach das für uns gerade in diesen Alltag quasi integriert heute. Sehr spannend. Und wie kann man sich das vorstellen? Also für Menschen, die vielleicht noch nicht so viel von Kollektiven gehört haben, ihr versucht euch ja sozusagen ein bisschen Kollektiven Zeichen setzen wollen, dann heute, weil wir das seit Jahren irgendwie vorhaben und immer ist der 8. März plötzlich da und wir haben es nicht organisiert bekommen und heute haben wir uns richtig Zeit genommen, um das vorzubereiten. Wir haben unseren Anrufbeantworter, den ihr schon gehört habt, besprochen. Wir haben unseren Autoresponder. Das bedeutet, wenn uns Menschen Mails schreiben, bekommen die genau dasselbe als Antwort zurück, wie ihr es gerade gehört habt. Und wir haben uns heute Vormittag zusammengesetzt und haben uns feministische Biografien und feministische Bücher vorgestellt und haben über feministische Künstlerinnen gesprochen und uns so ausgetauscht, was das auch für uns bedeutet. Wir haben auch über den Streikbegriff diskutiert und einfach das für uns gerade in diesen Alltag quasi integriert heute. Sehr spannend. Und wie kann man sich das vorstellen? Also für Menschen, die vielleicht noch nicht so viel von Kollektiven gehört haben, ihr versucht euch ja sozusagen ein bisschen aus der kapitalistischen Wirtschaftslogik heraus zu organisieren sozusagen. Wen bestreikt ihr denn dann eigentlich? Und habt ihr nicht eigentlich auch mehr Arbeit, wenn ihr heute nicht arbeitet und morgen die ganzen Bestellungen bearbeiten müsst? Ja, gute Frage. Also ich glaube, in erster Linie ist es für uns so ein symbolischer Charakter. Also als Kollektiv, genau, also ein Kollektiv ist halt, wir versuchen das irgendwie anders zu machen als andere Unternehmen. Also wir sind halt, also wir funktionieren ohne Chefinnen, wir bezahlen alle den gleichen Lohn, wir haben Zugänge zu allen relevanten Strukturen, die es bedarf, um so ein kleines Unternehmen zu leiten. Und nichtsdestotrotz haben wir aber trotzdem eine Botschaft, weil wir auch überlegen gerade diesen Lohnarbeitsbegriff, wie wir den anders definieren können. Und es geht ja irgendwie heute auch nicht nur unbedingt so um das Streiken von Lohnarbeit, sondern irgendwie die Sichtbarkeit von Arbeit im Allgemeinen, oder ja, die Sichtbarkeit von Arbeit im Allgemeinen, auch Sorgearbeit und Hausarbeit. Und deswegen haben wir uns entschieden, daran teilzunehmen und heute hier vor Ort zu sein. Und seid ihr denn auch alles Flinterpersonen, die streiken, oder streiken bei euch auch männlich sozialisierte oder cis-männliche Personen? Genau, also wir sind schon, also in unserem Kollektiv sind schon mehr weiblich gelesene Personen, Flinters, aber wir haben auch eine männlich gelesene Person und sie oder er streikt heute auch solidarisch mit uns. Wie drückt sich das denn sonst in eurem Lohnarbeitsalltag auch aus, das Patriarchat oder auch euer Feminismus? Ist das auch integriert in euren Alltag, den ihr teilt? Genau, also ich glaube, dadurch, dass wir halt so ein Getränkekollektiv sind und dadurch in dieser Getränkebranche immer wieder auch diese patriarchalen Strukturen merken oder diese männerdominierte Branche auch schon merken, versuchen wir natürlich auch mit unseren Kundinnen, mit den Menschen, mit denen wir nicht nur Geschäftsbeziehungen, sondern vielleicht auch darüber hinaus Beziehungen knüpfen, diesen Feminismusgedanken mitzutragen. Wir versuchen das auch innerhalb unseres Kollektivs so zu gestalten, dass wir irgendwie alle gleichberechtigt sind und das bedeutet quasi nicht nur diesen Arbeitsalltag, sondern auch alles, was irgendwie dazugehört, also um eben auch als Kollektiv zu funktionieren. Und ich glaube, wir machen uns schon ziemlich viele Dinge bewusst. Wir sehen auch so ein paar Schwächen, wo wir noch ein bisschen ran müssen. Aber ich glaube, das Gute ist, dass wir sehr offen dafür sind und das auf dem Schirm haben und uns halt auch ständig hinterfragen. Und wir natürlich auch wissen, dass es ein Privileg ist, als Kollektiv zu arbeiten, dass es halt keine Selbstverständlichkeit ist. Aber nichtsdestotrotz soll es auch so eine Botschaft sein, dass alle Menschen kollektiv sich organisieren können und es in die Hand nehmen können. Und dass es einfach eine Möglichkeit gibt, anders zu wirtschaften und zu arbeiten, als jetzt der Mainstream ist. Obwohl das alles natürlich noch in den Kinderschuhen steckt oder das natürlich noch nicht üblich ist. Aber es gibt halt in Deutschland schon über 80 Kollektive und das macht mir so Hoffnung. Vielen Dank. Gibt es noch was du heute loswerden willst? Vielleicht an deine Mitkollektivistas rausschicken oder an andere Menschen? Also ich finde es total wichtig, dass ihr alle auf die Straße geht und euch den feministischen Kämpfen bei euch in der Stadt oder wo auch immer ihr seid, anschließt und es mit auf die Straße tragt, die Botschaft, und dass wir wachsen und größer werden und bunter und lauter und wir alle einen empowernden Tag heute haben. Vielen Dank. Hallo, zurück im Coloradio am feministischen Kampftag. Wir haben jetzt einiges zum Thema Streik gehört und es wurde auch einiges bestreikt heute. Und es war, ist aber nicht alles nur Streik gewesen, was heute passiert ist an diesem Tag, sondern es sind auch verschiedene andere Veranstaltungen und Aktionen geplant gewesen und durchgeführt worden. Dazu hört ihr nachher auch noch einen Teil. Jetzt hören wir allerdings erstmal ein bisschen Musik, und zwar von Princess Nokia, Tomboy, und danach kriegt ihr nochmal einen Einblick in die Veranstaltung heute am Königshofer. Oh. Tell your man if you finna let me, it's a guarantee that he won't forget me. My body little, my soul is heavy. My little titties be booking cities all around the world. They be fucking with me. I'm a Calvin Klein model, come and get me. Step to Rezia, don't be fucking with me. My little titties are so itty bitty, I go locomotive. Chitty chitty, bang bang. Gold hoops and a name chain. 10 boots are like 4 rings. Missy Elliott can't stand the rain. You lame, stay in the same games. Little titties not so damn pretty. Staircase in a crack filly. Little titties in a fat kitty. Big pants and some stuffed shoes. Papa bow, Blue's Clues. With my little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. That girl is a tomboy. Who that is, ho? That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. Who that? Who that? Who that? Princess Nokia, baby fat. I be where the ladies at. Who know how to shake it fast? We gon' spit that brazy trap. You know that I take it back. I'm spitting the illest man. Yeah, ho. Who that? Who that? Who that? Princess Nokia, make it clap. She with it to set it back and give you the fire track. Y'all watch what gon' happen next. Dennis Rodman the court. When I step up in the function, it's a party of course. I'm having fun with my friends, and I don't want it to end. And if you finna blow my cock, then I'ma punch you again. With my little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. That girl is a tomboy. Who that is, ho? That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. He's so in love, he think it's a spell. There's levels to magic and he cannot tell. He fuck with my bro, my pussy is spell. My thought is special, got locked like a jail. It's Polo, it's Tommy, it's Mecca, it's naughty. I'm finna sit back and just sip on Bacardi. You come to my party, you go meet my army. A room full of girls and we acting a rowdy. Manchmal sind Lügen einfach. Spannender als die Wahrheit. Oh, Süße. Die schmutzigsten Kämpfe werden von Mädchen ausgetragen. Yo, jetzt ist das Kara an der Reihe. Rapper machen auf diverse, dabei labern sie das Gleiche. Merken nicht, dass die Trotzpara gar nicht reich sind, machen auf Kanak, doch wollen das deutsche Vaterland befreien. Du musst den Tafelstamm begreifen, da gibt's kein Paragraph, du Pfeife, was hilft, würde ich als Verstand bezeichnen. Nenn mich ruhig Schlampe, Eide. Aber sag mir, wann hört endlich auf, dass sich jeder als harter Mann verkleidet? Ich bin den Jammer leid jetzt, mach ich Stress, wie Salesh, hau ich dir mit meinem Hammer auf deinen Tisch. Ich brauch kein Drama, nur Einsicht, da macht es vielleicht Klick und was daraus wird, ja, das zeigt sich. Und ich war nie alleine, viele hier erkennen sich wieder in dem, was ich niederschreibe. Wie ein Kreisel dreh ich Runden und wie Hunde zieh ich Leine. Wenn ich bei mir bleibe, kann ich viel erreichen. Yo, was los mit Rappern hier in Deutschland? Alles, was ihr von euch gibt, ist voll krank. Ja, lauter Rapper, aber kein Rap. Ihr definiert mein Feindbild, ich scheiße voll durch Scheinwelt. Ja, was los mit Rappern hier in Deutschland? Alles, was ihr von euch gibt, ist voll krank. Ja, lauter Rapper, aber kein Rap. Ihr interessiert mich kein Stück. Haut mal besser rein jetzt, ja. Ich verstehe deinen Blick sofort, denn es bleibt mir nicht verborgen, was du willst. Aber ich gebe keinen Fick auf Lorbeeren, deshalb bin ich kein Model, sondern einfach true. Nicht des Models fake wären, doch der Vergleich passt gut. Ich bin 1A im Buch, nicht wegen Heimat und Blut, sondern weil ich sick bin und ihr seid scheinbar immun. Meistens nur allein am Mic ohne Crew, aber dafür vergisst niemand, was die Kleine da tut. Brauchst mir nichts erzählen von Weibern und Dudes, ich scheiß auf meinen Ruf, ich bin weißer in Blut. Was für Bleikugeln, du hast nie den Krieg gesehen. Ich hab Freunde, die haben überlebt, nach Syrien zu gehen, Alter. Du hast keinen Plan, wovon du redest und machst einen auf fresh. Aber frag dich mal, wer deine Kleidung wäscht, eins zuletzt. Sag mir nicht, was du für meine Meinung hältst, sondern hör zu, damit du peilst, was ich mitteilen will. Was los mit Rappern hier in Deutschland? Alles, was ihr von euch gibt, ist voll krank. Ja, lauter Rapper, aber kein Rap. Ihr definiert mein Feindbild, ich scheiße voll durch Scheinwelt. Ja, was los mit Rappern hier in Deutschland? Alles, was ihr von euch gibt, ist voll krank. Ja, lauter Rapper, aber kein Rap. Ihr interessiert mich kein Stück. Haut mal besser rein jetzt, ja. Ich seh Rapper, aber Rap nicht. Das einzige mit RAP am Hut liegt mit einem E auf dem Pepptisch. Ihr eckt nicht an, bleibt konform gleich der Norm. Denkt, es reicht vollkommen, wenn man ab und an ein Gesetz bricht. Ich setz mich hin, schreib was auf, nicht damit ihr's kauft, sondern dafür, dass mein Willen sich verfestigt. Ich chille nicht auf Netflix und nehm nix. Verpiss dich mit dem Kiffen, lieber mach ich mich zum Killer bei meinem Training. Schon immer anders gewesen, Anlass gegeben, über den Tellerrand zu sehen. Denn je mehr man nachdenkt, geht man einen Schritt Richtung Zukunft. Dort finde ich Zuflucht und Sinn für das Gute. Was willst du denn, Student? Ich flute die Szene. Frag, wollt ihr mein Busen? Und alle so, do that, Coolness ist mein zweiter Vorname. Jetzt verneigt euch und zeigt eure Arme. Was los mit Rappern hier in Deutschland? Alles, was ihr von euch gibt, ist voll krank. Ja, lauter Rapper, aber kein Rap. Ihr definiert mein Feindbild, ich scheiße voll durch Scheinwelt. Ja, was los mit Rappern hier in Deutschland? Alles, was ihr von euch gibt, ist voll krank. Ja, lauter Rapper, aber kein Rap. Haufen Checker, aber eins fehlt, wo bleibt Rap? Wir haben jetzt hier jemanden von der FAU, von der AG Feministische Kämpfe, die sich an der Organisation dieser Kundgebung heute zum 8. März zum feministischen Kampfstreik zusammengeschlossen haben und wollen ganz kurz noch ein paar Fragen loswerden. Wie ist es denn? Wie ist denn für dich, hier zu sein? Wie war die ganze Organisation? Seid ihr zufrieden mit dem Ablauf? Und wie ist die Stimmung für dich hier? Also ich finde es ganz großartig, was hier schon wieder auf die Beine gestellt wurde. Wir haben selber als AG Feministische Kämpfe eigentlich irgendwann nur gesagt, wir wollen uns treffen an diesem Tag, wir wollen zusammen sein, wir wollen, dass das irgendwo öffentlich ist, dass dann Menschen dazukommen können, und genau das ist passiert. Also letztlich haben wir gar nicht viel organisiert, also es fühlt sich für mich auch gar nicht so an, als wären wir die Organisatorinnen dieses Treffens, weil letztlich wir nur gesagt haben, wir sind hier und ja, kommt halt dazu. Und es sind ganz viele Leute einfach dazugekommen, haben ihr Zeug mitgebracht, haben machen Aktionen, ich finde es großartig. Genau, ich hatte auch das Gefühl, dass es eher so ein Selbstläufer dann geworden ist. Ab 16 Uhr soll dann die Demo losgehen. Was ist geplant bei der Demo? Wie lange soll die gehen? Und ist da das Ende dann wieder hier am Königinufer, dass noch Menschen irgendwie dazukommen können? Nee, die Demo, die fängt jetzt hier an um 16 Uhr. Also hier ist sozusagen die Stadtkundgebung. Dann laufen wir über die Carola-Brücke Richtung, wie heißt das, Pirnischer Platz. Dann zum Postplatz von dort aus. Dort gibt es eine Zwischenkundgebung und von da aus gehen wir dann zum Goldenen Reiter und dort ist die Abschlusskundgebung. Alles klar, ich danke dir für die kurze Info. Viel Spaß noch. Genau, also wir sind hier am Königinufer und es ist eine richtig schöne Stimmung. Überall sind Menschen, irgendwie ist alles total ausgelassen. Es ist Musik im Hintergrund. Es gab für uns auch von der kurdischen Bewegung so einen kurzen Tanz und eine Einlage. Und alle sind sehr cool miteinander. Es ist eine super angenehme Stimmung. Kids springen hier rum. Es gibt eine Kinderecke. Es gibt Zines-Stände und andere Merch-Sachen. Auch die Queer Pride ist hier vertreten mit einem Stand. Und genau, ist eine super gute Stimmung. Última dosis, senda radio, soy políticamente incorrecta. Me gusta bailar, revolucionar, despertar, derramar mi poesía sobre una instrumental. Rebelde perenne, mis musas son las mujeres. Llevo en tinta marcadas todas mis muertes y mis vidas. Incorrecta, me gusta incomodarte, ese es mi arte, con palabras penetrarte. Hacer un omelette con tus pobres esos tiesos, versos insurrectos que pongan a bailar en tu cabeza idiolectos y estructuras anacrónicas. No soy una anónima, soy pirata, anarquista, feminista en tus bocinas. Óyeme bien que hace tiempo el disfraz de sumisa se fue volando con el viento. Ajá, ajá. Soy guerrera. Última dosis, senda radio, soy políticamente incorrecta. Yo soy incorrecta, mis palabras insurrectas, versos proscritos escribo con sangre en la piel de mi enemigo. Aquí hay lucha, soy más ruda que Kevin. Todas las noches bajo echarme impuro a Shivalba. Esto es poesía obsidiana, dura como la piedra, caliente como el magma, traída directamente desde el inframundo. Cuchillo que va cortando prejuicios en su rumbo. Ajá, ajá. Soy guerrera. Última dosis, senda radio, soy políticamente incorrecta. Tal vez yo no vengo del gueto en la ciudad, pero desde pequeña me trataron como marginal. Yo preguntaba, cuestionaba, no aceptaba. De familia guerrillera, ¿qué otra cosa esperaban? Me nombraron tras el rastro de mi tía, secuestrada por el ejército y desaparecida. Ella me enseñó el arte de las letras con poemas que ahora yo voy recitando en las banquetas, tanquetas contra la inteligencia en los años 80. Genocidio para exterminar poetas. En mi sangre fluye sangre rebelde, por eso grito a los cuatro vientos aunque venga la muerte. Ajá, ajá. Soy guerrera. Última dosis, senda radio, soy políticamente incorrecta. Yo soy incorrecta, mis palabras insurrectas, versos proscritos escribo con sangre en la piel de mi enemigo. Aquí hay lucha, soy más ruda que Kevin Balam. Todas las noches bajo echarme impuro a Shivalba. Esto es poesía obsidiana, dura como la piedra, caliente como el magma, traída directamente desde el inframundo. Cuchillo que va cortando prejuicios en su rumbo. Ajá, ajá. Rebecca Lane. Última dosis, senda radio, soy políticamente incorrecta. So, wir haben uns jetzt musikalisch auf einen anderen Kontinent bewegt. Wir bleiben auch sozusagen auf diesem Kontinent und gleichzeitig in Dresden. Weil auf der Kundgebung heute beim Königinnenufer wurde von Abba Yala ein Tanz oder eine Choreografie aufgeführt, die es so schon sehr lange gibt oder was heißt sehr lange, ein paar Jahre gibt und die halt vor allem in Lateinamerika, in verschiedensten Ländern schon länger populär ist und dort halt in Form von so Flashmobs, feministischen Flashmobs aufgeführt wird. Genau wie hier in Dresden heute haben auch gestern in Chile zum Beispiel vom chilenischen Präsidentenpalast Frauen demonstriert. Der Protest hieß Super Feminist Monday und beinhaltete auch genau die gleiche Performance. Und wir hören da jetzt mal rein. Ganz spontan. Also wir sind die Kollektive, feministische Kollektive aus Abya Yala und wir sind seit ungefähr einem Jahr haben wir uns gegründet, sozusagen. Genau hier an diesem Punkt. Da haben wir uns Kontakt miteinander gehabt und da haben wir beschlossen, müssen wir natürlich etwas dagegen machen, also gegen das Patriarchat machen. Und dann sind wir einfach so auf die Idee gekommen. Seit einem Jahr machen wir auch so Workshops und Diskussionen auf Spanisch über Feminismus für die lateinamerikanische Gesellschaft, Community in Dresden. Und wir sind hier heute, weil für uns 8. März sehr wichtig ist und weil wir auch unsere Stimme dazu bringen wollen. Und weil heute wir auch eine Veranstaltung bei uns machen und wo wir ein bisschen auch präsentieren wollen, wie ist der feministische Kampf in Lateinamerika, in Abiyala. Und auch wollen auch über Deutschland reden und wie so hier aus Migrantinnen zu leben. Ja, vielen Dank. Ihr habt gerade schon so einen richtig coolen Chor hier gestartet. Würdet ihr nochmal für die Kundgebung und fürs Radio einmal nochmal starten? Uno, dos, tres. Das war von Abayala Un Violador en Tu Camino. Ursprünglich stammt das von einem lokalen feministischen Kollektiv Las Tesis, die das Ganze relativ groß gemacht haben. Also in Dresden sind es dann vielleicht ein paar Dutzende, die das tun, also diesen Tanz aufführen sozusagen. Und in Lateinamerika sind das dann mehrere tausend Personen, die da zusammenkommen. Kann man sich auch alles im Internet angucken. Un violador en tu camino heißt das Ganze. Und übersetzt wäre das so viel wie ein Vergewaltiger auf deinem Weg. Das Lied und der begleitende Tanz thematisieren das Patriarchat als Ursache sowohl für Gewalt gegen Frauen als auch für die oft darauf folgende Opferblaming, also die Beschuldigung der Frauen selbst, also selbst verantwortlich dafür zu sein. Das ist so das Thema des Ganzen. Salome, S-E-A-B. All cats are beautiful. Brauchen einen Trippet an der Bar. Sister from another, Mr. Sie ist ein Antifaschister. Girls trainieren im Kickboxverein. In der Bauchtasche brauch ich nur ein 10-Euro-Schein. Hol mir Billo Weißwein, wir machen Ride, not Die Girl Power. Ja, du weißt Bescheid, jetzt ist unsere Zeit. unterwegs mit den Katzen. Mit den Katzen, mit den Katzen. Baby Girl macht Kraftmagger. 1,60 Meter schaut sich um, Motherfucker. Komm doch her, aus deinem Keckel wurde ne Tracht prügelt. Sie streckt den Mittelfinger hoch, tritt in den Kotflügel. Cats against Catcalls. Kein Tag ohne mein Crew Support. Los, ruf dein Abi, ich ruf meine Armada. Meinst du wirklich, ich mach Spaß, ha? Guck, wir machen, was wir wollen und ihr guckt uns zu. Ja, wir machen, was wir wollen, kein Kack, ne Tabus. Denn ich bin unterwegs mit den Katzen. Mit den Katzen, mit den Katzen. Novolein, holen Fuffi aus dem Automaten. Er will mich heiraten. No way. Denn ich bin vergeben an mein Leben. Und die Katzen. Guck, wir machen, was wir wollen und ihr guckt uns zu. Ja, wir machen, was wir wollen, kennt keine Tabus. Denn ich bin unterwegs mit den Katzen. Mit den Katzen, mit den Katzen. Salome, all cats are beautiful. Auf Protest und radikale Aktionsformen folgen oft Repressionen und teilweise auch Knast. Wir waren am 6. März mit bei der anarchistisch-feministischen Anti-Knast-Kundgebung vor der Frauen-JVA in Chemnitz. Im nächsten Beitrag werdet ihr einige Impressionen von der Kundgebung bekommen und erfahren, warum wir gerade an diesem Tag vor einem Knast stehen. Viel Spaß damit! Mega cool, dass ihr alle da oben schon an den Fenstern seid! Cool, euch zu sehen! Wir haben eine ganze Menge Redebeiträge, Grußworte hier aus Chemnitz, aber auch aus anderen Knästen. Und natürlich alle eure Musikwünsche mitgebracht. Und die Samba-Band ist am Start. Und es gibt ganz viele tolle Luftballons, die wir am Ende gemeinsam steigen lassen, Leute. Also schön festhalten. Das war der Auftakt der feministisch-anarchistischen Anti-Knast-Kundgebung, die am Sonntag, den 6. März 2022, vor der JVA Chemnitz stattgefunden hat. Jährlich findet die Demonstration an einem Wochenende rund um den 8. März statt, um ein Zeichen in das Gefängnis zu senden, dass unser Feminismus eben auch Menschen einschließt, die in der Gesellschaft unsichtbar gemacht werden und die in besonders prekären und krisenhaften Situationen leben. Deshalb wurden vor Ort Grußworte verlesen, die im Vorhinein aus dem Knast rausgesendet wurden. Es gab Musik, die für die Gefangenen gespielt worden ist. Es wurden fleißig Postkarten geschrieben, die im Nachhinein an die Gefangenen gesendet werden. Es wurde getanzt und eine Choreografie aufgeführt, die die Gefangenen in der JVA sehen konnten. Wie ihr bereits gehört habt, haben die Gefangenen auch ein Zeichen gesendet und nach draußen gewunken, zumindest die, die die Kundgebung sehen konnten. Trotz der Kälte und den vereinzelten Schneeflocken haben die Menschen vor Ort durchgehalten. Um euch einen kleinen Einblick zu geben, warum die Menschen eigentlich an einer feministisch-anarchistischen Anti-Knast-Kundgebung bei diesen Minusgraden teilnehmen, haben wir für euch eine kleine Umfrage gestartet, bei der es darum ging, zu begründen, warum die Person eigentlich auf der Kundgebung ist und was ihre Kritik am Gefängnis eigentlich ist. Im Folgenden hört ihr Stimmen von der Kundgebung. Wir sind heute hier vor der JVA Chemnitz auf der Anti-Knast-Kundgebung auch anlässlich des Feministischen Kampftages. Was ist denn deine Kritik am Gefängnis? Warum bist du hier? Weil Gefängnisse Symptombehandlungen sind in unserem System. Sie probieren nicht, Probleme zu lösen, sondern Leute zu bestrafen und wegzusperren und außerhalb der Gesellschaft zu halten. Wir wollen Probleme an der Wurzel angehen und dem Übel irgendwie auf den Grund gehen und nicht die TäterInnen bestrafen und wegsperren. Und deswegen wünschen wir uns ein anderes System als Knäste. Also jetzt auf der reformistischen oder unmittelbaren Ebene bin ich hier und stelle mich hinter die Forderung der Gefangenengewerkschaft GGBO, dass Leute hier nicht quasi zur Zwangsarbeit verpflichtet werden sollten und dann vor allen Dingen, dass Sozialversicherung für die Leute eingezahlt werden sollte, dass Mindestlohn gezahlt werden sollte, damit die Leute nicht arm aus dem Knast wieder rauskommen und dementsprechend noch höher die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie auch wieder reinkommen, weil Armut einfach einer der Hauptgründe ist, warum Leute im Knast landen. Was ist deine Kritik am Gefängnis? Ich kenne sehr viele Menschen, die im Laufe ihres Lebens mal in der JVA gesessen haben und habe festgestellt, dass der Knast nicht die richtige Variante ist, Menschen zurück in die Gesellschaft zu holen. Viele kommen ins Gefängnis wegen Lappalien und werden dann dort mit ganz verschiedenen Straftaten in Verbindung gebracht und kommen dann raus, sind stigmatisiert für ihr ganzes Leben und haben keine wirkliche Perspektive, wie es weitergeht. Viele werden obdachlos danach, weil sie nicht die richtige Hilfe drin bekommen. Und ohne Freunde und Familie werden die dann am Ende nach der JVA aufgeschmissen. Also es muss andere Möglichkeiten geben. Naja, ich bin zum einen hier, weil ich der Meinung bin, dass Knäste keine sozialen Probleme lösen und dann natürlich auch jetzt rund um den 8. März mit dem Feministischen Kampftag die zu erreichen, die sonst nicht erreicht werden und die sonst nicht gehört werden und die auch sonst wenig zu hören bekommen. Finde es total super hier auch mit den Grußworten und genau, bin auch vor allem hier, um Lina zu grüßen, die auch hier leider momentan noch einsitzt. Meine Kritik am Gefängnis ist, dass die Leute dort in Isolation verbleiben und was falsch gemacht haben und dann dafür so bestraft werden, dass sie quasi in eine relativ kleine Räumlichkeit gesperrt werden, die jegliche Bewegung eigentlich beschränkt. Und mir ist das auch nochmal in letzter Zeit sehr bewusst geworden im Rahmen der Corona-Pandemie. Wenn man dann selber mal 2 Wochen in Isolation in seinem Zimmer ist, wie anstrengend das schon ist. Naja, ganz grundsätzlich ist Knast ja eine Isolation von Menschen und dient ja nur dazu, Menschen zu bestrafen für ihr vermeintliches Fehlverhalten in der Gesellschaft. Und da reden wir ja nicht von zwingend so in Anführungsstrichen schlimmen Straftaten, sondern von total vielen Menschen, die zum Beispiel auch einfach ohne Ticket Bus gefahren sind oder so. Aber es ist natürlich unabhängig, weshalb die Leute da sitzen. Das System ist einfach zum Kotzen. Mit Power durch die Mauer, das war das Motto der feministisch-anarchistischen Anti-Knast-Kundgebung, die am Sonntag in Chemnitz stattgefunden hat. Ihr habt gerade eine kleine Umfrage gehört von vor Ort, in der sich TeilnehmerInnen von der Kundgebung geäußert haben, was eigentlich ihre Beweggründe sind, warum sie an der Kundgebung teilnehmen und was für eine Sicht auf das Gefängnis sie teilen. Jetzt könntet ihr euch ja fragen, was hat dieser Beitrag eigentlich am 8. März zu suchen? Warum sind Gefängnisse Teil von Feminismus? Warum müssen wir sie in unserem Feminismus mitdenken? Einige Gründe dafür sind beispielsweise, dass das Gefängnis auf patriarchalen Prinzipien beruht, also gewaltvollen Prinzipien, und zwar zum Beispiel gewaltvollem Verhalten mit gewaltvollem Verhalten zu begegnen. Das heißt, wenn eine Person eine Gewaltstraftat begangen hat, sie deswegen auch wegzusperren und ihrem Körper Gewalt anzutun. Es werden etliche Frauen und nicht-binäre Personen in Gefängnissen gehalten. Das heißt, ihre Körper werden dort eingesperrt und dem Staat unterworfen. Sie dürfen dort ihre Kinder nicht sehen. Sie dürfen keine Sexualität ausleben, können sich nur gering weiterbilden und verdienen extrem wenig in den knasteigenen Betrieben. Außerdem bestärkt das Gefängnissystem als Ausdruck der Gesellschaft das Denken in zwei Geschlechtern, denn es gibt nämlich in Knästen nur Platz für Frauen und Männer und Transpersonen, nicht-binäre Personen werden dem untergeordnet und in einen von beiden Knästen zugewiesen. Auch wenn deutlich weniger Frauen als Männer in Gefängnissen in Deutschland einsitzen, werden die Gefängnisse nach dem Modell der Männer-JVAs aufgebaut. Das heißt, sie sind angepasst auf überwiegend Gewaltstraftaten. Allerdings zeigen Statistiken auf, dass Frauen vor allem aufgrund von Betrugs- und Drogendelikten in der JVA landen. Das heißt, aufgrund von Suchtproblematiken oder Geldproblematiken. Wenn wir dieses Problem genauer betrachten, liegt demzufolge auch meistens eine schwierige Sozialisierung zugrunde. Und das Prinzip der Isolation, das hier auch in der Umfrage kritisiert wurde, verstärkt meistens die soziale Abhängigkeit von einem Partner, einer Partnerin, einem vielleicht gewaltvollen Partner und lagert Care-Arbeit auf andere Schultern aus, die diese dann oft nicht tragen können. Wenn ihr daran interessiert seid, mehr über feministische Knastkritik zu erfahren oder auch Lust habt, in Kontakt mit Gefangenen zu treten, dann könnt ihr auf der einen Seite eine Sendung des anarchistischen Hörfunks anhören zu feministischer Knastkritik. Die findet ihr auf a-dresden.org, wenn ihr feministische Knastkritik eingibt. Oder ihr besucht einen Gefangenen-Schreib-Café oder das Solidarity in Dresden. Mehr Informationen dazu findet ihr auch auf der Seite der Anarchist Black Cross Dresden unter abcdd.org. Du warst mal ein Kind und auch ich war mal klein und auch uns haben sie was erzählt. Und dann macht man das alles und versucht so zu sein und dann merkt man, dass einem was fehlt. Und dann verlernt man sich richtig zu spüren und man flüchtet sich in Kunst oder Konsum. Und während ihr fleißig Pläne macht, lachen die Götter sich krumm. Lasst eure Kinder mal was dazu sagen, hört ihnen richtig zu. Die spüren sich noch, die haben Feeling für die Welt, die sind klüger als ich und du. Und denkt dran, bevor ihr antwortet, ihr seid auch nur verletzte Kinder. Am Ende gibt's wieder ganz neue Symptome und ihr wart die Erfinder. Und dann sagt ihnen wieder, wie's richtig geht, werd erwachsen und bist du naiv. Predigt Formeln, lasst alles in Hefte schreiben, die Götter lachen sich schief. Achtet auf Schönschrift und Lehrpläne und dass sie die Bleistifte spitzen. Zeigt ihnen Bilder von Eichenblättern, während sie drinnen am Tischen sitzen. Und dann ackern und büffeln und wieder auskotzen und am Nachmittag RTL 2. Am Wochenende geht's was Schönes kaufen, fertig ist der Einheitsbrei. Und jeder, der sich nicht anpasst, wird zum Problemkind erklärt. Und jede, die zu lebhaft ist, kriegt eine Pille, damit sie nicht stört. Und damit betrügt ihr euch selber, denn kein Kind ist ein Problem. Und all die Freigeister, all die Schulschwänzer, nur Symptomträger im System. Doch bedenkt, wenn ihr so hart urteilt, ihr seid auch nur gefangene Geister. Der Unmut wird immer lauter und die Lehrer schreien sich heiser. Empört euch, dass Hänschen nicht ist, was er sein soll, sondern nur, wer er nun mal ist. Die Götter pullern sich ein vor Lachen und ihr denkt, dass ihr was wisst. Und wenn Hänschen dann Hans ist, der eigene Kinder hat, denen er was erzählt, und mehr Tanz und Kunst und ihr vielleicht auch, dass wieder irgendwas fehlt. Ihr habt Wünsche und Träume und rennt damit ständig an imaginäre Wände, und jeder Wunsch, den ihr euch erfüllt, der ist dann halt auch zu Ende. Geht ihr nur mal hoch und für erfundene Zahlen und wartet, bis die Burnouts kommen. Schmeißt euer Geld für Plastik raus, um ein kleines Glück zu bekommen. Das Beste aus Cerealien und Milch, noch ein Carport und noch ein Kredit. Und alle finden's scheiße, aber alle machen sie mit. Und alle finden's scheiße, aber alle machen sie mit. Ihr Klugscheißer und kauft trotzdem. Und die Werbung verkauft euch für dumm. Dann sitzt ihr vor euren Flachbildfernsehen und meckert auf den Konsum. Wenn ihr das Welt nennt, bin ich gern weltfremd. Die Götter lachen sich krumm. Wenn ihr das Welt nennt, bin ich gern weltfremd. Die Götter lachen sich krumm. Ihr Traumverkäufer, Symptomdesigner, merkt ihr noch, was passiert? Wer hat euch das Land und das Wasser geschenkt, das ihr jetzt privatisiert? Ihr Heuchler, ihr Lügner, ihr Rattenfänger, ihr Wertpapierverkäufer. Man hat euch Geist und Gefühl gegeben und doch seid ihr nur Mitläufer. Ihr großen, vernarbten, hilflosen Riesen, ihr wart doch auch mal klein. Und jemand hat euch mit Schweigen gestraft und ließ euch darin allein. Und jetzt hört ihr nicht nur die Götter nicht lachen, ihr hört auch die Kinder nicht weinen und sagt ihnen weiter, es würde nicht wehtun, ohne es so zu meinen. Macht ihr ruhig Pläne, ich stehe am Rand, ich sehe euch und ich bin nicht allein. Hinter mir stehen mehr und mehr Weltfremde, die passen auch nicht hinein. Und jetzt wartet nicht auf ein versöhnliches Ende, den Gefallen tue ich euch nicht. Kein Augenzwinker, keine milde Pointe, die das Unwohlsein widerbricht. Irgendwann, wenn die Götter nicht mehr lachen und falls es mich dann nicht mehr gibt, hinterlasse ich ein Kind, was sich selbst gehört und dies unhandliche Lied. Wir haben es gerade im Lied gehört, ganz oft ist der ein Freiheit der anderen Ausbeutung, sei es in Bezug auf Arbeitsbedingungen zu sehr, sehr schlechten Konditionen oder zur Ausbeutung von Ressourcen, von Natur, von Bodenschätzen in Lateinamerika oder afrikanischen Ländern. Unser Feminismus muss also intersektional sein. Er muss die Grenzen überschreiten und muss sich solidarisieren mit all jenen Frauen und Queers, die weltweit unter dem Patriarchat leiden, auf ihre ganz eigene Weise. Deshalb gab es auf der Kundgebung, wir haben es vorhin schon gehört, die lateinamerikanischen Frauen und Queers, die Abuyala performt haben. Es gab auch Stände, die auf die Situation von Frauen in Rojava aufmerksam gemacht haben. Und es gab auch ein Stand, der für den zapatistischen Kampf aufgeklärt hat. Und da wollen wir jetzt einfach nochmal reinhören, was haben die Zapatistas und was hat der zapatistische Stand in dem Moment mit Feminismus zu tun. Und genau, wir haben natürlich auch Fragen an euch. Und zwar die erste Frage ist, warum seid ihr hier und was bedeutet für euch der 8. März? Wir sind vor allem hier, um im Hinblick auf Feminismus auch auf die Zapatistas aufmerksam zu machen, weil das eine Gruppierung ist, die den Feminismus auf jeden Fall auch gut bedient. Okay, und was hat jetzt ganz konkret die Kämpfe der Zapatistas mit dem Feminismus zu tun? Magt ihr da kurz noch was dazu sagen? Die Zapatistas haben ja ihren Aufstand 1994 auch als Reaktion auf die Kolonialisierung und die Großgrundbesitzer gestartet. Und Großkolonialisierung steht im engen Zusammenhang eben auch mit sexuellen Übergriffen, sexueller Gewalt. Und das hat sich eben dann, wir haben uns heute oder im Vorfeld zu heute auch ein bisschen mit der Geschichte auseinandergesetzt, der zapatistischen Frauen und Männer in Auseinandersetzung mit der Geschichte durch die Kolonialisierung und auch wie sich das in eigenen Strukturen fortgesetzt hat. Und wie, und die Zapatistas sind vielleicht ein gutes Beispiel, wie durch Partizipation und Beteiligung auch Rollen aufgebrochen werden können. Wir wollen im internationalen Blick bleiben und gucken auch noch mal ganz kurz nach Mexiko, beziehungsweise haben wir uns angeschaut, was in Mexiko so los war. Da waren ja im letzten Jahr am Feministischen Kampftag auch viele Aufstände beziehungsweise Proteste. Und auch dieses Jahr wieder haben Hunderte von Menschen in Mexiko-Stadt einen Tag gemeinsame Aktionen veranstaltet. Und diesmal haben sie eine feministische Statue zum Beispiel auf einem leeren Sockel eines Kreisverkehrs aufgestellt. Es hatten sich verschiedene Menschen zusammengefunden, die eine violette Silhouette eines Mädchens mit erhobener Faust und dem Wort Gerechtigkeit auf ihrem Rücken an der Reformer Avenue angebracht hatten, der zuvor Christoph Kolumbus gewidmet war. Und dabei riefen sie Gerechtigkeit, Gerechtigkeit, bis wir sie finden. Und dabei wurden und danach wurden durch die AktivistInnen die Namen verlesen von Frauen und Mädchen, die in den vergangenen Jahren alle in Mexiko verschwunden sind. Wir wollen zum Abschluss unseres Magazines noch einen Beitrag von Radio Dreieckland übernehmen mit dem Titel Intersectional Feminism is the Solution. Es handelt sich um eine Gesprächsrunde von verschiedenen Feministinnen in Südafrika, Kamerun, Indien und Iran, welche ihre Blickwinkel auf dieses Thema teilen. Der Beitrag ist auf Englisch. Viel Spaß dabei. Intersectional Feminism contributes to solving global issues of inequality or injustices because it offers us a lens through which we can better understand one another and strive towards a more just future for all. You know, it shows the way that people's social identities can overlap, thus creating experiences of discrimination. So intersectional feminism in its nature tends to center the voices of those experiencing overlapping or concurrent forms of oppression in order to understand the depth of the inequalities and the relationships among them in any given context. You know, it illuminates the connection between all fights for justice and liberation, as well as shows us that fighting for equality means not only turning the tables on gender injustices, but rather rooting out all forms of oppression. So intersectional feminism serves as a framework through which to build robust movements that work to solve overlapping forms of discrimination simultaneously. As concurrent ongoing crises unfold across the globe today, we can use an intersectional feminist lens to understand their linkages, thus enabling us to build back better. Now, because crises lay bare the structural injustices that shape our lives, there are also moments of big resets. Therefore, taking an intersectional feminist approach to the crises or issues of today helps us to seize the opportunity to build back better, stronger, resilient, and equal societies that leave no one behind. Hello, everybody. I'm Fereshte from Iran. In my country, women, by creating shameful traditions, help promote and repeat injustice against themselves. During the centuries, mothers brought up their children under the influence of patriarchal culture. Even literate women had a religious and traditional bias. If they would study without any bias, then they could think more rational toward issues. And by this, they can improve their stance and power in society. And of course, this also helps them with their sons for a more equal and better education of them. In the end, this will lead to a society that is a good place for both men and women. Sinawa Nathalie, Je suis étudiante en droit pénal et je suis camerounaise. Le féminisme intersectionnel permet aux femmes de toutes les couleurs d'accéder à tout ce qu'elles méritent. Nous allons prendre l'exemple de la vie d'une femme noire. Elle n'est pas appartenant, par exemple, à la classe ouvrière. Ce n'est pas la même qu'une femme blanche dans les mêmes conditions. Il y a une certaine discrimination entre les femmes qui ont, venant peut-être d'une même classe, ayant les mêmes réalités, juste peut-être parce qu'elles ont une différente couleur de peau. Dans cette vision du féminisme, on prend en considération toutes ces luttes-là, toutes ces discriminations, toutes ces inégalités. Elle permet justement de lutter contre l'injustice sociale parce qu'elle met ces femmes en dépit de leurs différences, en dépit de leur genre, en dépit de leur couleur de peau, au même titre, au même plan. Le féminisme intersectionnel est la solution adéquate, si on l'implémente bien, contre les justices et contre les inégalités, que ce soit en Afrique, que ce soit en Occident. Intersectional feminism ensures that as we work to solve global problems, we take into account the differences that are created by people's multiple identities. So simply, we solve problems from multiple overlapping levels that ensures a broader approach that accounts for everybody. It reminds us that people who often get overlooked, ignored, forgotten also matter in decision making. Everybody's voice matters in solving inequality. And in particular, indigenous ways of knowing and living are seen as valid. And these help to solve injustice because multiple voices are involved in decision making processes of global issues. My name is Fatima and I'm from India. I think the word intersectional here is very important, because we often tend to isolate feminisms from other experiences or other movements. So the term intersectional feminism for me translates into a very wide network of movements, social movements, politics, literary movements, and also movements by trans people, people who do not identify as male or female. So all these are very important, and we should have very frank discussions on every aspect of gender equality. We also see that very often people have this very distorted view that feminism means waging war against men or isolating just women and female experiences. That is, of course, not true, and we should try to subvert or try to negate these stereotypes about feminisms. I also think it's important to connect feminisms with different kinds of feminism, with history, science, literature, politics, resistance movements especially. It's very important to connect all other areas. We must also go back to war literature to understand what intersectional feminism could further mean, because the idea of inequality or the representation of inequality we see in war literature, it's so different from the mainstream history or the mainstream representation. So yes, let's just acknowledge that feminism is not an isolated entity. It's interrelated, interconnected. Let's hope for a better society where we not only achieve gender equality, but also stop wars and any kind of occupation anywhere. Thema Frauenbewegung und politischer Wandel in Westafrika, besonders in Tschad. Wir haben einen Kontakt mit einem Aktivisten, die uns über die Frauensituation da berichtet hat. Shadin? Das waren 2 Stunden Magazin. Wir hoffen, ihr hattet eine gute Zeit. Wir haben alle Beiträge, die wir abgespielt haben, auch auf freie-radios.net geladen. Ihr könnt die also alle nochmal nachhören, auch gerne nochmal weitere Beiträge bei Freie Radios anhören. Es sind heute unheimlich viele spannende Sachen hochgeladen worden. Und ja, viel Spaß jetzt mit Zerspiegel meets Radio 3. Und ich verabschiede mich auch. Einen schönen Abend euch noch und einen schönen feministischen Kampftag.